I am excited about some things. Ich bin von ein paar Dingen sehr begeistert. I don't want to shock everybody, but I really am excited about our future here. Ich möchte niemanden schockieren, aber ich bin wirklich sehr begeistert über unsere Zukunft hier. I'm not going to share everything because it might be too much for you. Ich werde nicht alles mitteilen, weil es könnte vielleicht zu viel für euch sein. Let me read a scripture. Lass mich eine Bibelstelle lesen. The Bible says here in Matthew chapter, it's okay, you'll know it easy. Matthew chapter 5, verse 14, it says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden." In Matthäus heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Hügel steht, kann nicht verborgen bleiben. And then in verse 16 it says, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." Lasst eure guten Werke vor der Welt offen liegen, so dass sie euren Vater im Himmel preisen. You know, God is working inside of us, doing great things in our lives. Gott arbeitet in uns und tut großartige Dinge in unserem Leben. And he wants to shine in us and then through us. Und möchte in uns scheinen und dann durch uns. And I believe we as a church have so much more to do. Und ich glaube daran, dass wir als Gemeinde noch so viel mehr zu tun haben. We're gonna shine in this city like you cannot imagine. Wir werden in dieser Stadt scheinen oder leuchten viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. How many of you know this city needs lights shining? Wie viele von euch wissen, dass diese Stadt Lichter braucht, die leuchten? How many of you are ready to be part of that shining light? Wie viele von euch sind bereit, um Teil von diesem scheinenden Licht zu sein? All you need to do is let him shine inside of you. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn in uns scheinen zu lassen. And then when you answer what he says to your life, you will shine for the glory of God. Und wenn du darauf antwortest, auf das, was er zu deinem Leben sagt, dann wirst du zur Herrlichkeit Gottes scheinen. And so this morning, we're going to take the offering, and this morning, as you give, realize what you're giving to is a vision that we are going to be a shining light in this city. Wir werden jetzt das Opfer einsammeln und sei dir einfach bewusst dessen, dass was du gibst, ist eine Vision dessen, dass wir ein leuchtendes Licht in dieser Stadt sein werden. As we all come together and as we do our parts and answer our, fulfill our responsibility, we will shine. Wenn wir zusammenkommen und jeder seinen Teil tut und seine Verantwortung übernimmt, dann werden wir gemeinsam scheinen. So they're going to take the offering and I'll share a little bit more about our future. Also sie werden jetzt das Opfer einsammeln und ich werde ein bisschen mehr von über unsere Zukunft sprechen. Let's pray. Father, thank you for giving to us. Vater, danke, dass du uns gibst. Thank you for your provision in our lives. Danke für deine Versorgung in unserem Leben. And we pray your blessing on every person in this place in Jesus' name. Und wir beten deinen Segen über jede Person an diesem Platz. Amen. Amen. Amen. Cool. So, last night I returned from just outside of Amsterdam. Gestern Abend bin ich von Amsterdam zurückgekommen. Ben and I, Jasmin, Priscilla, Edmund and Heike were there for 2 days. Ben, Jasmin, Priscilla, Heike und Edmund und ich waren dort für 2 Tage. And we were with a group of pastors who are church planters. Und wir waren dort mit einer Gruppe von Pastoren, die Kirchen Gründer sind. And a new, something new happened inside of me. Und irgendetwas Neues ist in mir geschehen. And it wasn't anything necessarily anybody really said. Und es war nicht so, dass das wirklich jemand so gesagt hätte. But I can see and I can feel in a fresh way about the work that we have to do here in this city. Aber ich konnte sehen und fühlen auf eine ganz neue Art und Weise, dass es hier eine Arbeit gibt, die wir tun sollen in Berlin. Something happened when I was around these guys who are planting new churches. Irgendetwas ist passiert, als ich mit diesen Leuten zusammen war, die neue Gemeinden gründen. And just a fresh faith has filled my heart that we have the potential to do some awesome things in this city. Und der neue Glaube hat mein Herz erfüllt, dass wir das Potenzial haben, wunderbare Dinge in dieser Stadt zu tun. We have got such a great group of people here. Wir haben so eine wunderbare Gruppe von Leuten hier. But we can't be just settled with what we have right now. Aber wir können uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir gerade haben. It's nice. Es ist schön. We enjoy each other. Wir genießen es, miteinander zu sein. You know, we have a good time. Wir haben eine tolle Zeit. There's a lot still we need here. Es gibt noch vieles, was wir hier brauchen. But there's so much more we can be doing. Aber es gibt so viel mehr, was wir tun können. How many of you would love to see, I'm sure the parents would say this, how many of you would love to see classrooms where all of the kids are taken care of beautifully? Wie viele von euch, und ich bin sicher, die Eltern würden das wollen, würden gerne Klassenräume sehen, wo die Kinder sich wirklich umeinander kümmern. Where our kids are really, really cared for. Wo man sich um unsere Kinder kümmert. We can get there. Wir können dahin kommen. How many of you would love to see a place where it's not hard to get people to come in and to be a part? Wie viele von euch würden gerne einen Platz sehen, wo es nicht schwierig ist, Leute zu versammeln und sie zu vereinen. And to have enough room. Und genügend Platz zu haben. We can get there. Wir können auch das erreichen. Do I have the answer of how yet? No, not right now. I don't have that answer. Habe ich die Antwort des Wie? Nein, die habe ich momentan noch nicht. But we can get there. Aber wir können das erreichen. And I just have a faith in my heart that as we move forward with God, und ich habe den Glauben in meinem Herzen, dass wenn wir uns mit Gott zusammen fortbewegen, all of these things that really can be effective in reaching people with the love of God, they can happen through us. Dass all diese Dinge, die passieren können, wenn Leute mit der Liebe Gottes berührt werden, dass die durch uns passieren können. I'll tell you a vision a guy had when I first came to Germany. Ich erzähle euch von einer Vision, die ein Mann hatte, als ich nach Deutschland kam. And I thought he was kind of crazy. Und ich dachte, er ist so ein bisschen verrückt. When he said this, I thought, oh, I don't know about this. Und als er das gesagt hat, da sagte ich, naja, ich weiß ja nicht. But it was probably 1990, the beginning of 1998. Or the middle of 1998. Es war Anfang oder Mitte 98. And we had just decided to move to Berlin. Und wir hatten uns gerade entschlossen, nach Berlin zu ziehen. And we were with a young man in the Frankfurt area. Und wir waren mit einem jungen Mann in der Frankfurt-Gegend. And he is a very prophetic guy. Und er ist ein sehr prophetischer Mann. He's actually a professional sculptor. Eigentlich ist er professionell, also so he makes, Bildhauer. He makes, yeah. And so even for, I think, the city of Hamburg, they hired him to do a monument. Their city. Und Frankfurt hat ihn angestellt, ein Monument für die Stadt zu machen. And this guy told me, he says, I was praying about you moving to Berlin, and I think God showed me something. Und der Mann hat gesagt, ich habe gebetet darüber, dass du nach Berlin ziehst, und ich glaube, Gott hat mir etwas gezeigt. He said, I saw little lights all over the city. Er sagte, ich sah kleine Lichterchen überall in der Stadt. All over the city. I saw these little lights. Überall auf dieser Stadt sah ich kleine Lichter. And he said, I think God's going to start churches all over the city. Und er sagte, ich denke, dass Gott anfangen wird, kleine Gemeinden gründen wird überall in der Stadt. And I thought, oh yeah, right, sure. Und ich dachte, ja klar, bestimmt. No, you know, but you know what? Something like that could happen. Aber wisst ihr was? Genau so etwas könnte passieren. We could have little resets all over the place. Es könnte sein, dass wir kleine Resets überall haben. You know, 50, 60 people all over this city. 50, 60 Leute überall in der Stadt. Now, I'm dreaming right now with you. I'm dreaming out loud. So, ich träume momentan einfach laut mit euch. But you know what? It is absolutely possible. Aber wisst ihr was? Es ist absolut möglich. Nothing is impossible with God. Nichts ist unmöglich mit Gott. I'm not even getting my message. Oh, okay, let me share one thing that this man, one of the speakers at this conference said yesterday. Lass mich noch eine Sache mitteilen, die einer von den Sprechern gestern auf der Konferenz gesagt hat. Kirk, you'll know Rob Ketterling from Minnesota. This man is a young, fairly young man. dieser Mann ist relativ jung. He started with 13 people in a small group. Er hat mit 13 Leuten in einer Kleingruppe angefangen. His church right now is 2,600 people. Momentan hat seine Kirche 2600 Leute. And he says very clearly, I am not anything special. Und er sagt ganz klar, ich bin gar nichts Besonderes. My father was an auto mechanic. Mein Vater war ein Automechaniker. He said, I'm the first person to have gone to college in my family. Er sagt, ich bin die erste Person, die zur Uni gegangen ist aus meiner Familie. And let me tell you, he doesn't appear to be anything really special. Und er sieht auch nicht so aus, als wäre er etwas Besonderes. He's just an ordinary guy. Er ist ein ganz normaler Mensch. He said when one of the times when he was when they were trying to do something financially to buy a piece of property. One of the times he was trying to buy a piece of property. Einmal hat er versucht, ein Stück Land zu kaufen. He had no ability financially to do it. Und er hatte keine finanziellen Möglichkeiten, das zu tun. A banker was in his office. A banker. Da war ein Banker in seinem Office, in seinem Büro. And he said, Rob, he says, You do not have the ability financially to get this property. Und dieser Banker hat zu ihm gesagt, du hast einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, dieses Stück Land zu kaufen. You all of the bills that you owe and all of the things, no way, it's not going to happen. All diese Rechnungen, die du noch schuldig bist, ist einfach nicht möglich. And so he's believing God for some things in his heart. Und er hat Gott vertraut für bestimmte Dinge in seinem Herzen. But the banker tells him, no way, it's impossible. Aber der Banker hat zu ihm gesagt, gar nicht möglich, unmöglich. The banker is walking out of his office. Dann ging der Banker aus seinem Büro heraus. A lady is sitting at outside of his office and says, can I talk to you for a minute? Und dann saß da eine Frau vor seinem Büro und hat gesagt, kann ich kurz mit dir reden? And he said, well, sure. And he puts on his pastor face, smiling real big, just after all of this disappointment. Und er erzählte, dass er dann gesagt hat, na klar, und hat wieder sein schönes Pastorenlächeln aufgesetzt. She walks into his office. Dann kommt sie in sein Büro. And she said, how do I write out a check to the ministry for a large amount of money? Und sie hat gesagt, wie kann ich einen Scheck ausschreiben für diesen Dienst, wenn ich eine große Summe überweisen möchte? He says, well, you can just put it into the offering. It's okay. Und er hat gesagt, du kannst es einfach ins Opfer legen, das passt schon. And she said, well, this is large. I think we need to do it in a special way. Und sie sagte, das ist schon eine Menge Geld. Ich glaube, wir müssen das auf eine andere Art und Weise machen. So he said, well, he thought, well, $5,000 is pretty large. Okay, or... You know, he was thinking, I wonder what this large is. Und er hat gedacht, naja, $5,000, das wäre schon sehr viel. Ich frage mich, wie groß das ist, was sie geben möchte. And so he finally asks her, well, how much money are you talking about? Und dann hat er sie schlussendlich gefragt, von wie viel Geld redest du denn? And she says, $500,000. Und sie sagte, $500,000. And he stood there for a second, and he's just in shock. Und er stand da so eine Sekunde und war ganz im Schock. And he said, do you mean that you want to pay the tithe on $500,000? Und er hat sie gefragt, meinst du, dass du den Zehnten geben willst mit $500,000? And she said, no. We're selling a piece of property for $5 million. Und sie hat gesagt, nein, wir haben gerade ein Stück Land verkauft für $5 million. And I want to give 10% of it to the church. Und ich möchte davon 10% der Kirche geben. She had been in their church 4 months. Sie war in dieser Gemeinde erst 4 Monate. God answered that need for the property that they needed to buy. Gott hat dieses Bedürfnis sich um dieses Bedürfnis gekümmert, dass sie dieses Landstück kaufen wollten. You know, when God wants to do something, he can do it. Wenn Gott etwas tun möchte, dann kann er das auch. And our responsibility is to be in the position, the right place in our lives personally. Und unsere Verantwortung ist es, am richtigen Ort in unserem Leben zu sein. And position ourselves as a church to be able to step into what God wants us to do. Und uns als Gemeinde so zu positionieren, dass wir fähig sind, einzutreten in das, was Gott von uns möchte. Now we're getting there. Wir kommen dahin. And we're going to be preparing more and more to be able to be an effective ministry in this city. Und wir werden uns immer mehr darauf vorbereiten, dass wir an effektiven Diensten dieser Stadt tun können. Kathy was singing that song, "There's more to be done in this city." Kathy hat dieses Lied gesungen, dass es da noch mehr zu tun gibt in dieser Stadt. And there is. Und das gibt es wirklich. So let's, church, let's rise up as lights set on a hill. Also Gemeinde, lasst uns aufstehen als Lichter, die auf einem Berg sind. Believe that God can do great things. Lass uns glauben, dass Gott wirklich große Dinge tun kann. And then let's move forward in faith and see him do good great things. Und dann lasst uns vorwärts gehen im Glauben und sehen, dass er diese großen Dinge tut. Okay, and that's for your own personal life. Und das ist für dein persönliches Leben. And for this church. Und für die Gemeinde. And for reaching this city with the love and the power of God. Und für dafür, dass wir diese Stadt erreichen mit der Liebe Gottes. Okay. Okay, that's not my sermon. Okay, we gotta go to quickly now. Our message. Okay, und jetzt zur Botschaft. That was just fun talking there, okay? Das war nur so zum Vergnügen. This morning we're starting off, let's go to the first slide. Remind you real quick, last couple weeks we've been talking about the first slide. Oh, Dan. Got to give you. Forget it. Okay. last couple weeks we talked about that God has called us to be fathers and sons and daughters of God. Die letzten paar Wochen haben wir davon geredet, dass Gott uns dazu berufen hat, Söhne und Töchter zu sein. And not just immature sons and daughters. Und nicht unreife Söhne und Töchter. But mature sons and daughters. Sondern reife, erwachsene Söhne und Töchter. And so we don't want to just be babies. Wir wollen nicht einfach nur Babys sein. We want to grow up. Wir wollen erwachsen werden. The Bible says in Ephesians chapter 4 that we should not be any longer children. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, dass wir nicht länger Kinder sein sollen. And children are tossed to and fro and they're up and down. They're tossed around and they're up and down all the time. Und sie sagt, dass Kinder hin und her geschaukelt werden und runter und drauf gehen. That's not what God wants for us. Und das ist nicht, was Gott für uns möchte. So what we're going to do over these next 6 weeks, we're going to teach the essentials of Christianity. Während der nächsten 6 Wochen werden wir die Grundlagen des Christentums lernen. And we're going to talk about some themes that are absolutely the heart of Christian faith. Und wir werden über ein paar Themen sprechen, die das Herz des christlichen Glaubens ausmachen. Now I said something last week that was a little confusing and that I need to clarify. Ich habe letzte Woche was gesagt, was ein bisschen verwirrend war und das muss ich klarstellen. In the second service I said that, well, if you don't believe everything here, that's okay. Im zweiten Gottesdienst hatte ich gesagt, wenn du das nicht alles so glaubst, dann ist das okay. Well, that's a little confusing. Das ist ein bisschen verwirrend. The thing is, we believe very clearly that these are absolute essentials to solid Christian faith. Wir glauben ganz klar, dass das absolut ausschlaggebende Dinge sind für den christlichen Glauben, wenn fest sein soll. And so I don't want any ambiguity, any unclearness about that at all. So ich möchte, dass hier keine Zweideutigkeit darüber entsteht. Now, but our attitude at the same time is this. We are not dictators that say you have to agree with us in every little tiny thing. Aber unsere Einstellung ist diese, dass wir sind nicht Diktatoren, die sagen, du musst mit uns in jeder kleinen Sache übereinstimmen. But we do believe these are absolutely essential. Aber wir glauben wirklich, dass das ausschlaggebende, grundlegende Dinge sind. Okay. So, I'm going to present to you over the next 6 weeks, 6 areas that are absolute essentials to Christianity. So, ich werde jetzt in den nächsten Wochen 6 Bereiche lernen, die wirklich notwendig sind im christlichen Glauben. First one this week we're dealing with is the Bible. Das erste, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen, ist die Bibel. And so I'm going to just do some teaching right now about the Bible. Und ich werde jetzt einfach lernen über die Bibel. So, first of all, let's describe what is the Bible. For some people might not really understand what it is. Lass uns erst beschreiben, was die Bibel ist. Einige Leute verstehen vielleicht nicht wirklich, was die Bibel ist. The word Bible means authoritative. Das Wort Bibel bedeutet maßgebend. It is it, there's this word Bible is also used for other things other than Christian faith. Dieses Wort Bibel wird auch benutzt für andere Dinge, die die nicht christlich sind in dem Sinne. But generally speaking, when people hear the word Bible, they're thinking of Christian faith. Aber normalerweise, wenn Leute das Wort Bibel hören, dann denken sie an den christlichen Glauben. And so it is the authority, it's the collection of books that we considered authoritative. This is what things are based on. Aber das ist eine Sammlung von Büchern, die wir als maßgebend anerkennen und wo Dinge dran gemessen werden. Okay, and the Christian Bible is made up of 66 different books. Die christliche Bibel besteht aus 66 Büchern. They're divided into two sections. Sie sind in zwei Teile geteilt. The Old Testament. Das Alte Testament. With 39 books. Mit 39 Büchern. And the New Testament with 27 books. Und das Neue Testament mit 27 Büchern. Now, some Bibles you will discover have additional books. Und ihr werdet entdecken, dass einige Bibeln dann noch zusätzliche Bücher haben. They're called the Apocrypha. Das sind die Apokryphen. Now, generally speaking, a Protestant churches do not accept the Apocrypha as absolute inspired authoritative scripture. Generell kann man sagen, dass protestantische Gemeinden die Apokryphen nicht als absolut inspiriert maßgebend ansehen. So we don't in this church here and most Protestant churches. So wie in dieser Gemeinde und auch die meisten protestantischen Gemeinden. We don't accept the Apocrypha as saying that is the same level as Holy Scripture. Wir akzeptieren die Apokryphen nicht in, also wir würden nicht sagen, die sind auf der gleichen Ebene wie die restlichen Bücher der Bibel. Historically, it was the Apocrypha was recognized as good devotional writing material. Geschichtlich kann man sagen, dass die Apokryphen anerkannt waren als Lobpreisbücher. Inspirational. Inspirational. Inspiring. Inspirierende Bücher. Yeah, and devotional. It was good. Für die Andachten. Yeah, Andachten. That's good. I know that word. I mean, so we don't put it at the same level as Holy Scripture. So wir setzen sie nicht auf die gleiche Ebene wie die Heilige Schrift. Now the Bible has approximately 40 different authors. Die Bibel hat ungefähr 40 unterschiedliche Autoren. And it was written in three different languages. Und wurde in drei unterschiedlichen Sprachen geschrieben. New Testament is written in Greek. The original is Greek. Das Neue Testament wurde also das Original des Neuen Testaments wurde in Griechisch geschrieben. The Old Testament is primarily mostly Hebrew. Das Alte Testament ist hauptsächlich Hebräisch. But a little bit of Aramaic. Und ein bisschen Aramäisch. And the Bible has been translated into nearly 2,000 different languages. Und die Bibel wurde übersetzt in fast 2,000 unterschiedliche Sprachen. It's amazing. Das ist unglaublich. What I can provide for you, we'll do this online, or next week I can have a handout for you. Wir können die Informationen online stellen oder nächste Woche ein Handout verteilen. And I can give you some material that explains historically why we feel it is as accurate as it is. Und ich kann euch Material darüber geben, warum wir denken, dass die Bibel so akkurat ist, wie sie ist. And the historical, you know, how all the experts say you can really trust that the Bible is accurate. Und wie die Experten sagen, dass man wirklich daran glauben kann, dass die Bibel akkurat und genau ist. But right now, I want to just really talk about what the Bible is all about. Aber jetzt möchte ich einfach darüber reden, worum es in der Bibel geht. The last thing about describing the Bible is the different forms of writing. Der letzte Teil ist die unterschiedlichen Arten wie geschrieben wird in der Bibel. You find in the Bible different forms of like historical descriptions. Es gibt in der Bibel unterschiedliche Arten, wie geschrieben wurde. You find letters being written from one person to some churches. Wie Geschichtsschreibung, Briefe. You find stories and parables. Geschichten und Gleichnisse. You find songs and poetry. Lieder und Dichtkunst. You see biographies and prophecies. Biografien und Prophezeiungen. And then there's a form of writing called apocalyptic. Und dann gibt es eine Art von Schreiben, die Apokalypse genannt wird. Generally we don't have apocalyptic writing today. Wir haben das normalerweise heutzutage nicht. The book of Revelations is written in a form called apocalyptic. Zum Beispiel die Offenbarung wurde in einer Art und Weise geschrieben, die man apokalyptisch nennt. And so I'm not going to go into detail right now about that. I just want to inform you generally about that. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen über diese unterschiedlichen Arten. Ich wollte einfach nur, dass ihr diese Information habt. And there's all kinds of information you can get all over about what those things are. Und es gibt überall Informationen, die ihr euch einholen könnt darüber, was diese unterschiedlichen Arten sind. Now, what do we believe here about the Bible? Was glauben wir hier über die Bibel? What does this church and Christian faith believe about the Bible? Was glaubt diese Gemeinde im christlichen Glauben über die Bibel? The primary thing that we see about the Bible is that God reveals himself to us through the Bible. Das erste Ding, das wichtigste Ding, das wir sehen, ist, dass Gott sich selbst durch die Bibel für uns offenbart. We have a little bit of a problem here as human beings. Wir haben schon so eine Art Problem hier als menschliche Wesen. And that is trying to see and understand who God is and what he's all about. Und das ist zu verstehen und zu sehen, versuchen zu sehen, wer Gott ist und worum es bei ihm geht. And it would be very easy for us with our imaginations to all imagine our own God. Und es wäre ganz einfach für uns mit unserer Vorstellungskraft uns einfach vorzustellen, wie unser Gott aussieht. We could all come up with hundreds of different things. Well, God is this and God is that and God is this way and God is that way. Und wir könnten uns jeder 100 unterschiedliche Dinge ausdenken darüber, dass Gott so ist oder doch anders. He's created us with wonderful imaginations. Er hat uns eine wunderbare Vorstellungskraft gegeben. The problem is, you know, what is he really like? Das Problem ist, wie ist er dann wirklich? Whose imagination does he fit? Wessen Vorstellung passt er sich an? And so we believe, and Christian faith says, God has revealed himself. Und wir glauben als Christen, dass Gott sich selbst offenbart hat. Not just in our imaginations. Nicht nur in unserer Vorstellung. Not just in our own thoughts. Nicht nur in unseren eigenen Gedanken. But he has historically revealed himself. Sondern dass er sich geschichtlich wirklich selbst offenbart hat. He has revealed himself in flesh and come and lived on this earth and shown to mankind who he is. Er hat sich selbst im Fleisch offenbart und hat auf dieser Erde gelebt und hat der Menschheit gezeigt, wer er ist. So if you want to know God and you want to know about him and you don't want to know what he feels. So wenn du Gott kennen möchtest und über ihn Sachen kennenlernen möchtest und wissen möchtest, wie er fühlt. You don't just have to use your own imagination and find your own thoughts. Dann kannst du nicht einfach nur deine eigene Vorstellungskraft benutzen und deine eigenen Gedanken dir zusammenbasteln. He has revealed himself through the scripture and we go to the scripture and we discover him. Er hat sich selbst offenbart durch die Schrift und dann gehen wir zur Schrift und entdecken ihn da. Now the reason I'm starting our first essential with the Bible is because this is where we base our faith. Der Grund dafür, warum die erste Grundlage, die ich hier lehre, die Bibel ist, dass wir darauf unseren Glauben bauen. I don't base my faith on my feelings. Ich baue meinen Glauben nicht auf meine Gefühle. I don't base my faith on my emotions. Ich baue meinen Glauben auch nicht auf meine Emotionen. I don't base my faith on what I think. Ich baue meinen Glauben auch nicht auf das, was ich denke. I base my faith in God's word. Sondern ich baue meinen Glauben auf Gottes Wort. I search him out and discover who he is and what he's like. Ich suche ihn und entdecke, wer er ist und wie er ist. And then I know God. Und dann kenne ich Gott. This is an essential of Christian faith. Das ist eine Grundlage des christlichen Glaubens. It's wonderful for us to be a body and to love each other. Es ist wunderbar für uns, ein Leib zu sein und einander zu lieben. And the Bible talks about being in unity. Und die Bibel redet davon, dass wir in Einheit sein sollen. But what are we in unity? How do we come into unity? Aber wie kommen wir zu dieser Einheit? Because we're so different. Weil wir sind doch so unterschiedlich. And we need to be different. Und wir müssen auch unterschiedlich sein. We come into unity by basing our faith in God on His Word. Wir kommen zu dieser Einheit, indem wir unseren Glauben auf Gottes Wort bauen. Not just what each individual thinks on his own. Und nicht auf das, was jedes Individuum für sich selbst denkt. When I speak here, wenn ich hier rede, and every Sunday when I'm here speaking, und jeden Sonntag, wenn ich hier stehe und rede, the one thing that always is in my heart and mind, dass diese eine Sache, die immer in meinem Kopf und auf meinem Herzen ist, even when I'm speaking, sharing with you stories like I shared a little earlier, auch dann, wenn ich mit euch Geschichten erzähle, wie jetzt gerade vorhin, I'm always thinking, is what I'm sharing based upon the scripture? Dann denke ich immer daran, ob das, was ich mit euch mitteile, aus der Schrift kommt. Is it in harmony with who God has revealed himself to be in the Bible? Ob es damit in Einklang steht, als wer Gott sich offenbart hat in der Bibel. And that's where our foundation is as Christians. Und das ist unser Fundament als Christen. Let's read some scriptures here. 2 Peter, we'll just read through four of these scriptures here. 2 Peter 1:20, Luke, and then John. Go ahead. 1. Petrus 1, Vers 20. Ihr müsst aber vor allem Folgendes bedenken. Keine Voraussage in den Heiligen Schriften darf eigenwillig gedeutet werden. Sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Lukas 24. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften. Let me just say real quickly there. You notice that scripture is talking about the Old Testament. This is referring to the Old Testament. Bei dieser Schriftstelle wird Bezug genommen auf das Alte Testament. But Jesus said, in the Old Testament, it revealed me. Und Jesus sagte, im Alten Testament, da wurde ich offenbart. So we see even in the Old Testament a revelation of Jesus Christ himself. So wir sehen auch im Alten Testament eine Offenbarung über Jesus Christus. Next. Dann sagte er zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. John. Johannes 5. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Going to our second point. Wir gehen zu unserem zweiten Punkt. The Bible is our standard. The standard or the measuring stick for Christianity. Die Bibel ist der Maßstab für uns und für die Christenheit. Everything must be measured by something. Alles muss irgendwie gemessen werden. We need to live in truth and in reality. Wir müssen in der Wahrheit und in der Wirklichkeit leben. What is reality? Was ist Wirklichkeit? What is real? What is true? Was ist real und was ist wahr? I recently had a friend who is living in a fantasy world. Ich habe einen Freund, der in letzter Zeit in einer Art Fantasiewelt lebt. He's been married for 35 years. Er ist seit 35 Jahren verheiratet. And all of a sudden he starts to believe this really weird set of beliefs. Und ganz plötzlich hat er diese komischen Vorstellungen. And he says to his wife of 35 years, und er sagt zu seiner Frau, he says, we've never been husband and wife. Nach 35 Jahren Ehe, wir waren nie Mann und Frau. He says to his three children, er sagt zu seinen drei Kindern, you're not my children. Ihr seid nicht meine Kinder. Now, they are his children. Sie sind seine Kinder. But he says, no, he says, everything is a fantasy. Er sagt, alles ist eine Fantasie. It's just our imaginations. Es ist nur unsere Vorstellung. We are just spirits floating around and there's really no reality to anything. Wir sind einfach nur Geister, die so rumschweben und es gibt gar keine Wirklichkeit. He says, you make your own reality. Du machst dir deine eigene Realität. If you want to be my child, you become my child. Wenn du mein Kind sein möchtest, dann wirst du mein Kind. But that's just your fantasy. Aber das ist nur deine Fantasie. Oh man. Oh Mann. I said to him when I saw him many recently. Als ich ihn neulich gesehen habe, habe ich zu ihm gesagt. You know, he said, well, the pain that my wife is feeling is not really pain. Er hat gemeint, ja, diesen Schmerz, den meine Frau fühlt, das ist nicht wirklich Schmerz. And I said to him, if I take a baseball bat. Und ich sagte zu ihm, wenn ich jetzt so einen Baseballschläger nehme. And hit you in the head. Und dir auf den Kopf haue. Is that real pain or not? Ist das echter Schmerz oder nicht? You know, I said, yes, that's real pain she's feeling. Und ich sagte, ja, das ist echter Schmerz, den deine Frau no, fühlt. No, that's just fantasy. Und er meinte, nein, das ist nur Fantasie. Okay. We need to have some kind of standard for what is true and what is real. Wir müssen irgendeine Art von Maßstab haben für das, was wir als wahr ansehen. You know, that was an extreme example, I know. Das war ein sehr extremes Beispiel, ich weiß das. But we go through life many times believing things that are really not true. Aber wir gehen durchs Leben und glauben oft Dinge, die wirklich nicht wahr sind. And so we need to figure out what is true. Und wir müssen einfach herausfinden, was ist denn wahr? John chapter 17 verse 17 says that the word of God is true. In Johannes 17 steht, lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. We have truth and reality revealed right here. Wir haben Wahrheit und Wirklichkeit, die offenbart ist, genau hier. And sometimes that truth and reality is hard for us to see and feel and imagine ourselves in this earthly world. Und manchmal ist diese Wahrheit und diese Realität, die hier offenbart wird, schwer für uns zu fassen, zu ergreifen auf dieser Erde. But we hold on to his word as being true. Aber wir halten daran fest, dass sein Wort wahr ist. We say his word is my standard of truth. Wir sagen, sein Wort ist mein Maßstab für Wahrheit. If he says I'm forgiven, I am forgiven. Wenn er sagt, dass mir vergeben ist, dann ist mir vergeben. If he says I am loved, I am loved. Wenn er sagt, dass ich geliebt bin, dann bin ich geliebt. So Christianity says the standard of truth is God's word. So das Christentum sagt, dass der Maßstab für Wahrheit ist Gottes Wort. And so for my friend, the truth is what God says. Und so für meinen Freund, die Wahrheit ist, was Gott sagt. Not what you think. Nicht was du denkst. Not what you imagine in your mind. Nicht was du dir in deinem Kopf vorstellst. Just because you say it's not true doesn't make it not true. Nur weil du sagst, dass es nicht wahr ist, heißt das nicht, dass das nicht wahr ist. And so we need to establish our lives and say, I commit myself to the fact that the word of God is my standard of truth. Wir müssen unser Leben so organisieren, dass wir sagen, erkenne Gottes Wort als den Standard für Wahrheit an. Let's go to the third point here. Lass uns zum dritten Punkt gehen. The Bible is important for having a complete life. Die Bibel ist wichtig, um ein vollkommenes Leben zu haben. God has a wonderful plan for us. Gott hat einen wunderbaren Plan für uns. And he has a wonderful process of growing us into who he wants us to be. Und er hat einen wundervollen Prozess, dessen wir uns in das reinwachsen lässt, was wir sein sollen. And the Bible is absolutely vital for our full completeness in life. Und die Bibel ist absolut lebensnotwendig für unser Vollkommenwerden im Leben. So let's read 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So it says here, all scripture is God breathed. It is from his heart and from his spirit. So hier heißt es, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, von seinem Herzen, von seinem Geist ist. It's not just men wrote this. Es ist nicht einfach so, dass Menschen das aufgeschrieben haben. But it was breathed into them by God. Aber es wurde ihnen eingegeben, eingeatmet von Gott. And so let's see some of these things that the Bible says happens. So lass uns ein paar von diesen Dingen anschauen, wo die Bibel sagt, dass das passiert ist. The Bible is for teaching. Es sagt, die Bibel ist für Lehre. It gives us instructions on how life can be lived. Es gibt uns, or should be lived. Sie gibt uns Anweisungen darüber, wie Leben gelebt werden sollte. It says the Bible rebukes us. Es sagt, die Bibel weist uns zurecht. It confronts us when we have wrong ideas. Sie konfrontiert uns, wenn wir falsche Vorstellungen haben. My friend who says that he's not really married and that those aren't really his children. Mein Freund, der sagt, dass nicht wirklich verheiratet ist und dass das auch nicht seine Kinder sind. The Bible confronts him. Your ideas are very wrong here, young man. Die Bibel konfrontiert ihn und sagt ihm, deine Vorstellungen sind sehr falsch, junger Mann. You know, Voiku was telling me a few months ago, he read a book about showing the difference, how our thinking sometimes is so wrong about things. Voiku hat mir erzählt, dass vor einigen Monaten ein Buch gelesen hat, in dem der Unterschied dargestellt wurde, wie unser Denken oft so falsch ist. We think certain things quite often. Wir denken bestimmte Dinge so oft. We grow up in our culture thinking certain things. Wir wachsen auf in unserer Kultur, die bestimmte Dinge denkt. The world tells us life is this and that. Die Welt sagt uns, das Leben ist so und so. And so we have these thoughts. Our family tells us. Also haben wir diese Gedanken. Auch unsere Familie sagt uns bestimmte Dinge. Priscilla and I have been doing some research into our family history. Priscilla und ich haben so ein paar Nachforschungen angestellt in unsere Familiengeschichte. We're trying to understand ourselves better. Wir versuchen uns selbst besser zu verstehen. So we're going deep into our family history, looking at our grandparents and looking at our parents. Also gehen wir tief in unsere Familiengeschichte und schauen uns unsere Großeltern an. And we realize what kind of influence they had on our lives. Und machen uns bewusst, was für eine Art von Einfluss sie auf unser Leben hatten. Very interesting stuff. Sehr interessant. To see what kind of influence came down from different people in our lives. Zu sehen, welcher Einfluss von welchen Leuten in unser Leben kam. And what are we thinking and how are we living? Und was denken wir und wie leben wir? And so we have to think, is my thinking correct in this life? Also müssen wir uns überlegen, ob unser Denken korrekt ist in diesem Leben. And so the Bible sometimes says you're wrong. Und manchmal sagt die Bibel, du irrst dich. You think something but it's not correct. Du denkst etwas, aber es ist nicht richtig. And it needs to be changed. Und es muss verändert werden. The Bible says, third thing, it says it corrects. Das dritte Ding ist, dass sie korrigiert. Yeah, and so that's dealing with actions. Und da geht es um Handlungen. The rebuking part is dealing with your thoughts, ideas. Das Überführen, da geht es um das Denken, um Ideen. The correcting is dealing with what we're doing wrong. Das Korrigieren, das Zurechtweisen beschäftigt sich mit dem, was wir falsch tun. You're gossiping? Du redest über deinen Nächsten. The Bible says, you're wrong. Stop that. Die Bibel sagt, das ist falsch. Hör auf damit. You're hurting people. Du verletzt Leute. And that needs to be changed. Und das muss verändert werden. And so the Bible brings correction to us. Also bringt die Bibel Zurechtweisung Now, für uns. This might look like bad stuff. Das sieht vielleicht aus, als wäre das schlecht. But how many of us want to grow? Aber wie viele von uns möchten wachsen? How many of us really want to experience life in its fullness? Wie viele von uns möchten wirklich das Leben in seiner Fülle erleben? Christian faith says this is our standard. Der christliche Glauben sagt, dass das unser Maßstab ist. So when you walk in these doors here, so wenn du durch diese Türen hier gehst, we are holding up the Bible as our standard. Dann halten wir die Bibel hoch als unseren Maßstab. And this standard is not something that's going to chop your head off. Und dieser Maßstab ist nicht etwas, was dir den Kopf abhackt. It's not going to beat you down and destroy you. Ist nicht etwas, was dich zusammenschlägt und dich zerstört. It is going to bring life to you. Sondern es bringt dir Leben. It is going to make you whole and complete and healed. Es macht dich ganz und komplett und geheilt. It's exciting when the Bible is alive in you. Und es ist begeisternd, wenn die Bibel in dir lebendig ist. The next thing it says the Bible trains us in righteousness. Das nächste ist, dass die Bibel uns erzieht in der Gerechtigkeit. We don't know how to please God the way we should. Wir wissen nicht, wie wir Gott gefallen können auf die Art und Weise, wie es sein sollte. We don't know what level of life he is on our own. Wir wissen nicht what level of life he is on our own. Wir wissen nicht, auf was für eine Ebene von Leben er ist. But the scripture reveals it to us. Aber die Bibel offenbart das für uns. And trains us in righteous lifestyle. Und erzieht uns darin, das Leben in Gerechtigkeit zu leben. And then it says that the Bible equips us and makes us ready for life. Und dann sagt es, dass die Bibel uns ausstattet und uns bereit macht für das Leben. The last point I want to share about the Bible. Der letzte Punkt, den ich mitteilen möchte über die Bibel. It is transforming. I don't know if this word is correct. Transforming. Ist number four. Number four. Way down at the bottom, probably the last, second to last. Yeah, there you go. Is that verändern? Is that correct? Verändern. Okay. Ja, verändern. Transforming. Hebrews chapter 4. Hebräer Kapitel 4. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert, so wie ein Schwert tief einschneidet. The Bible, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. The Bible is living and active. Die Bibel ist lebendig und aktiv. It is more than just a book on paper. Es ist viel mehr als nur ein Buch auf Papier. When you begin to embrace the scripture, wenn du anfängst, die Schrift anzunehmen, and let the scripture begin to live in you, und zulässt, dass diese Schrift in dir anfängt zu leben, there is life that begins to happen. Dann wächst daraus Leben. There will be revelation that happens in your hearts and in your minds. Es werden Offenbarungen stattfinden in deinem Herzen und in deinem Denken. God reveals himself and comes alive in us through his word. Gott offenbart sich selbst und wird lebendig in uns durch sein Wort. It is powerful. Es ist kraftvoll. It is like a sword that cuts between what is of the soul and what is of the spirit. Es ist wie ein Schwert, das teilt, was von der Seele ist und was vom Geist ist. It reveals the intent of the heart. Es legt die Wünsche des Herzens offen. And so we see ourselves. So dass wir uns selbst erkennen. And then in seeing ourselves, God's able to transform our lives. Und indem wir uns selbst erkennen, hat Gott die Möglichkeit, uns zu verändern. Essentials of Christianity. Die Grundlagen des Christentums. Right here. Genau hier. The essential of Christianity. Die Grundlagen des Christentums. This is what we stand on. Das ist, worauf wir bauen. Now there's, you know, difficulty sometimes in how people interpret things. Es gibt manchmal Schwierigkeiten in dem, wie Menschen bestimmte Dinge interpretieren. And sometimes people think the Bible says one thing or says another thing. Und manchmal denken die Leute, dass die Bibel eine bestimmte Sache sagt oder auch nicht sagt. And that's where theological training is real important for those who are teachers. Und da ist halt theologische Ausbildung für die wichtig, die Lehrer sind in der There's Gemeinde. Actually a science of Bible interpretation. Und es gibt eine Wissenschaft über Bibelinterpretation. You know, and that I've taught a course in a Bible college on that myself. Und ich habe selbst auf einer Bibelschule darüber gelehrt. And so people have to be very careful about that. So Menschen müssen damit sehr vorsichtig sein. When they're building doctrines. Wenn Doktrinen aufgebaut werden. And when they're teaching other people. Oder wenn sie andere Menschen lehren. So you have to be careful there. Da muss man sehr vorsichtig sein. But I can share with you that in this church you're safe. Aber ich kann dir versichern, dass du in dieser Gemeinde sicher bist. Of course, because it's me. No. No. So you don't have to be afraid. Du musst keine Angst haben. You open up the Word of God. Du öffnest das Wort Gottes. You open up the Bible and say, God, I want to see you in your word. Du öffnest die Bibel und sagst, Gott, ich möchte dich sehen in deinem Wort. It's good to understand the difference between the Old Testament and the New Testament. Es ist gut, den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu verstehen. Good to understand the concept of the New Covenant. Es ist gut, das Konzept des neuen Bundes zu verstehen. Because there can sometimes be some misunderstandings. Weil dadurch entstehen oft Missverständnisse. But open up the Bible. Aber öffne die Bibel. Say, Jesus, I want to see you. Und sag, Jesus, ich möchte dich sehen. I wanna know God. Ich möchte Gott kennen. I wanna know God's ways. Ich möchte Gottes Wege kennen. I wanna know his heart. Ich möchte sein Herz kennen. And so as Christians we say, this is what we base our faith on. Und als Christen sagen wir, das ist, worauf wir unseren Glauben bauen. Not just our imagination. Nicht nur unsere Vorstellungskraft. Not our feelings. Nicht unsere Gefühle. But upon the Holy Scripture. Sondern auf der Heiligen Schrift. And as you open up your heart to the Scripture, you will find life flowing in you like never before. Und wenn du dein Herz für die Heilige Schrift öffnest, dann wirst du feststellen, dass Leben in dich fließt wie nie zuvor. One of the reasons you see so many slides up here with scriptures on it. Ein Grund dafür, warum du so oft hier Folien siehst mit Bibelstellen. Is because I'm not here to speak for myself. Ist, weil ich nicht hier bin, um für mich selbst zu sprechen. I'm not here to give you my opinion. Ich bin nicht hier, um euch meine Meinung mitzuteilen. I'm here to open up the Bible. Ich bin hier, um die Bibel zu öffnen. And to share with you what the Bible speaks. Und euch mitzuteilen, was die Bibel sagt. That's why you see so many scriptures. Das ist, warum ihr so viele Schriftstellen seht. You know, it's not because I just like putting things up there. Das ist nicht einfach, weil ich gerne da Sachen an die Wand schmeiße. I want to give you a reason why I'm saying what I'm saying. Sondern ich möchte euch einen Grund geben, warum ich Dinge sage. And that reason why comes from the Bible. Und dieser Grund ist, weil es von der Bibel kommt. Essential of Christianity. Grundlage des christlichen Glaubens. So, I think some of you are going to open your Bible a little bit more this next week, aren't you? Ich glaube, ein paar von uns werden in der nächsten Woche öfter die Bibel aufschlagen. Now, coming up in our church, Edmund is going to be teaching a small group, beginning next month. Edmund wird eine Kleingruppe lehren, vielleicht ab nächsten Monat. And he's going to be teaching about how to understand the Bible. Und er wird darüber lehren, wie man die Bibel verstehen kann. And so he's going to go through some basic principles of Bible interpretation. So er geht durch ein paar grundlegende Prinzipien von Bibelinterpretation. I think it's going to be a fun group. Und ich glaube, das wird richtig Spaß machen. And so if you really want to know, get deeper and know how do you interpret scripture. So wenn du wirklich tiefer gehen möchtest und wissen möchtest, wie interpretiere ich Schriftstellen? That group would probably be very good for you. Dann wird diese Gruppe sehr gut für dich sein. Father, thank you for your word. Vater, danke für dein Wort. Thank you that we don't have to just go through this life on our own, figuring things out alone. Danke, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen und selbst herausfinden müssen, wie Dinge funktionieren. But you've revealed yourself through your word. Sondern dass du dich durch dein Wort für uns offenbarst. And so I pray that you will come alive in us as we read the scripture. So bete ich, dass du in uns lebendig wirst, wenn wir die Schrift lesen.